Fotos oder hin, die Finger sind schon geschwollen, man muss es sicher verbinden, man geht das Klopapier holen und wird der Zweifel entdeckt, dann wird er gleich isoliert, auf Herz und Nieren durchgecheckt und sofort exekutiert. Man stellt sich liebend gern dumm und doch steht man seinen Mann, 20 Sekunden sind um und kleiner glaubt mehr daran. Die Welt schluckt 1000 Tabletten und kotzt sie gleich wieder raus, sie ist nun nicht mehr zu retten und er hat es sehen Applaus. Und wenn's im Frühling noch schneit, dann kehrt Betroffenheit ein, zur nächsten Stadt ist nicht weit, das wird man ihr nie verzeihen. Man hat das Kind nicht gewollt, man hat es nicht mal gewaschen, man liebt den Rubel, der rollt und steckt ihn sich in die Taschen. Man hat ein Machtwort gesprochen und die Ideen sortiert, es riecht nach Schweiß und Erbrochenem und wird auf Hochglanz poliert. Man muss noch sehr lange üben, denn der Hase ist flink, grad war er doch nur da drüben, wo es jetzt nach Blödigkeit stinkt. Ich hab doch gar nichts gesagt, was hätte ich auch zu melden, übrigens hab ich's geahnt, zur Zeit geht's nirgendwo hin. Die stellen sich alle tot und schlagen nirgends mehr Wellen, und nun sucht man in der Not an den verschissensten Stellen. Ich hab doch gar nichts gehört, ich hab's nur mit meinen Ohren, Empfang seit Tagen gestört, seit eben völlig verloren. Ich fühl mich trotzdem putzmunter, alter Schrott dämmt sich auf, mein Herz liegt pfeifend darunter und lässt den Ding hier entlaufen. Ich hab doch alles versucht, hab auf die Zähne gebissen, es war halt bloß nicht genug. Ich hab das reizte Gewissen, es war ja nicht viel verlangt, es war gewiss auch zu packen. Hätte man etwas verstanden, hätte man nicht meine Macht. Ich weiß, ich sollte mich schämen, ich weiß, ihr lacht mich nur aus, zwar könnt ihr euch nicht benehmen, jedoch den Dreh habt ihr raus. Und was soll ich jetzt sagen, ich find das gar nicht so schlimm, die Welt liegt so schön im Magen, Hauptsache ich mittendrin.